Achtes Kapitel von Effi Briest von Theodor Fontane. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 11 war es längst vorüber, aber Gieshübler hatte sich noch immer nicht sehen lassen. Ich kann nicht länger warten, hatte Gerd gesagt, den der Dienst abrief. Wenn Gieshübler noch erscheint, so sei möglichst entgegenkommend. Dann wird es vorzüglich gehen. Er darf nicht verlegen werden. Ist er befangen, so kann er kein Wort finden oder sagt die sonderbarsten Dinge. Weißt du ihn aber in Zutrauen und gute Laune zu bringen, dann redet er wie ein Buch. Nun, du wirst es schon machen. Erwarte mich nicht vor drei. Es gibt drüben allerlei zu tun. Und das mit dem Saal oben wollen wir noch überlegen. Es wird aber wohl am besten sein, wir lassen es beim Alten. Damit ging Innstetten und ließ seine junge Frau allein. Diese saß, etwas zurückgelehnt, in einem lauschigen Winkel am Fenster und stützte sich, während sie hinaussah, mit ihrem linken Arm auf ein kleines Seitenbrett, das aus dem Zylinderbüro herausgezogen war. Die Straße war die Hauptverkehrsstraße nach dem Strande hin, weshalb denn auch in Sommerzeit ein reges Leben hier herrschte. Jetzt aber, um Mitte November, war alles leer und still und nur ein paar arme Kinder, deren Eltern in etlichen ganz am äußersten Rande der Plantage gelegenen Strohdachhäusern wohnten, klappten in ihren Holzpantinen an dem Innstettschen Hause vorüber. Effi empfand aber nichts von dieser Einsamkeit, denn ihre Fantasie war noch immer bei den wunderlichen Dingen, die sie kurz vorher während ihrer Umschau haltenden Musterung im Hause gesehen hatte. Diese Musterung hatte mit der Küche begonnen, deren Herd eine moderne Konstruktion aufwies, während an der Decke hin, und zwar bis in die Mädchenstube hinein, ein elektrischer Draht lief, beides vor kurzem erst hergerichtet. Effi war erfreut gewesen, als ihr Innstetten davon erzählt hatte. Dann aber waren sie von der Küche wieder in den Flur zurück und von diesem in den Hof hinausgetreten, der in seiner ersten Hälfte nicht viel mehr als ein zwischen zwei Seitenflügeln hinlaufender, ziemlich schmaler Gang war. In diesen Flügeln war alles untergebracht, was sonst noch zu Haushalt und Wirtschaftsführung gehörte. Rechts Mädchenstube, Bedientenstube, Rollkammer, links eine zwischen Pferdestall und Wagenremise gelegene, von der Familie Kruse bewohnte Kutscherwohnung. Über dieser, in einem Verschlage, waren die Hühner einlogiert und eine Dachklappe über dem Pferdestall bildete den Aus- und Einschlupf für die Tauben. All dies hatte sich Effi mit vielem Interesse angesehen, aber dieses Interesse sah sich doch weit überholt, als sie nach ihrer Rückkehr vom Hof ins Vorderhaus unter Innstettens Führung die nach oben führende Treppe hinaufgestiegen war. Diese war schief, baufällig dunkel. Der Flur dagegen, auf den sie mündete, wirkte beinahe heiter, weil er viel Licht und einen guten landschaftlichen Ausblick hatte. Nach der einen Seite hin, über die Dächer des Stadtrandes und die Plantage fort, auf eine hoch auf einer Düne stehende holländische Windmühle, nach der anderen Seite hin auf die Kessine, die hier unmittelbar vor ihrer Einmündung ziemlich breit war und einen stattlichen Eindruck machte. Diesem Eindruck konnte man sich unmöglich entziehen, und Effi hatte denn auch nicht gesäumt, ihrer Freude lebhaften Ausdruck zu geben. Ja, sehr schön, sehr malerisch, hatte Innstetten, ohne weiter darauf einzugehen, geantwortet, und dann eine mit ihren Flügeln etwas schief hängende Doppeltür geöffnet, die nach rechts hin in den sogenannten Saal führte. Dieser lief durch die ganze Etage, Vorder- und Hinterfenster standen auf, und die mehr erwähnten langen Gardinen bewegten sich in dem starken Luftzuge hin und her. In der Mitte der einen Längswand sprang ein Kamin vor mit einer großen Steinplatte, während an der Wand gegenüber ein paar blecherne Leuchter hingen, jeder mit zwei Lichtöffnungen, ganz so wie unten im Flur, aber alles stumpf und ungepflegt. Effi war einigermaßen enttäuscht, sprach es auch aus und erklärte, statt des öden und ärmlichen Saals doch lieber die Zimmer an der gegenüberliegenden Flurseite sehen zu wollen. »Da ist nun eigentlich vollends nichts«, hatte Innstetten geantwortet, aber doch die Türen geöffnet. Es befanden sich hier vier einfenstrige Zimmer, alle gelb getünkt, gerade wie der Saal und ebenfalls ganz leer. Nur in einem standen drei Binsenstühle, die durchgesessen waren, und an die Lehne des einen war ein kleines, nur einen halben Finger langes Bildchen geklebt, das einen Chinesen darstellte, blauer Rock mit gelben Bluderhosen und einen flachen Hut auf dem Kopf. Effi sah es und sagte, »Was soll der Chinese?« Innstetten selber schien von dem Bildchen überrascht und versicherte, dass er es nicht wisse. »Das hat Christel angeklebt oder Johanna. Spielerei. Du kannst sehen, es ist aus einer Fibel herausgeschnitten.« Effi fand es auch und war nur verwundert, dass Innstetten alles so ernsthaft nahm, als ob es doch etwas sei. Dann hatte sie noch einmal einen Blick in den Saal getan und sich dahin geäußert, wie es doch eigentlich schade sei, dass das alles leer stehe. Wir haben unten ja nur drei Zimmer, und wenn uns wer besucht, so wissen wir nicht aus noch ein. Meinst du nicht, dass man aus dem Saal zwei hübsche Fremdenzimmer machen könnte? Das wäre so was für die Mama. Nach hinten heraus könnte sie schlafen und hätte den Blick auf den Fluss und die beiden Molen, und vorn hätte sie die Stadt und die holländische Windmühle. In Hohen Cremmen haben wir noch immer bloß eine Bockmühle. Nun sage, was meinst du dazu? Nächsten Mai wird doch die Mama wohl kommen. Innstetten war mit allem einverstanden gewesen und hatte nur zum Schlusse gesagt, alles ganz gut, aber es ist doch am Ende besser, wir logieren die Mama drüben ein, auf dem Landratsamt. Die ganze erste Etage steht da leer, gerade so wie hier, und sie ist da noch mehr für sich. Das war so das Resultat des ersten Umgangs im Hause gewesen. Dann hatte Effi drüben ihre Toilette gemacht, nicht ganz so schnell wie Innstetten angenommen, und nun saß sie in ihres Gatten Zimmer und beschäftigte sich in ihren Gedanken abwechselnd mit dem kleinen Chinesen oben und mit Gieshübler, der noch immer nicht kam. Vor einer Viertelstunde war freilich ein kleiner, schiefschultriger und fast schon so gut wie verwachsener Herr in einem kurzen, eleganten Pelzrock und einem hohen, sehr glatt gebürsteten Zylinder an der anderen Seite der Straße vorbeigegangen und hatte nach ihrem Fenster hinübergesehen. Aber das konnte Gieshübler wohl nicht gewesen sein. Nein, dieser schiefschultrige Herr, der zugleich so etwas Distinguiertes hatte, das musste der Herr Gerichtspräsident gewesen sein. Und sie entsann sich auch wirklich, in einer Gesellschaft bei Tante Therese mal einen solchen gesehen zu haben, bis ihr mit einem Male einfiel, dass Kessin bloß einen Amtsrichter habe. Während sie diesen Betrachtungen noch nachhing, wurde der Gegenstand derselben, der augenscheinlich erst eine Morgen- oder vielleicht auch eine Ermutigungspromenade um die Plantage herum gemacht hatte, wieder sichtbar, und eine Minute später erschien Friedrich, um Apotheker Gieshübler anzumelden. Ich lasse sehr bitten. Der armen jungen Frau schlug das Herz, weil es das erste Mal war, dass sie sich als Hausfrau und noch dazu als erste Frau der Stadt zu zeigen hatte. Friedrich half Gieshübler den Pelzrock ablegen und öffnete dann wieder die Tür. Effi reichte dem verlegen Eintretenden die Hand, die dieser mit einem gewissen Ungestüm küsste. Die junge Frau schien sofort einen großen Eindruck auf ihn gemacht zu haben. »Mein Mann hat mir bereits gesagt, aber ich empfange Sie hier in meines Mannes Zimmer. Er ist drüben auf dem Amt und kann jeden Augenblick zurück sein. Darf ich Sie bitten, bei mir eintreten zu wollen?« Gieshübler folgte der voranschreitenden Effi ins Nebenzimmer, wo diese auf einen der Fauteuils wies, während sie sich selbst ins Sofa setzte. »Dass ich Ihnen sagen könnte, welche Freude Sie mir gestern durch die schönen Blumen und Ihre Karte gemacht haben. Ich hörte sofort auf, mich hier als eine Fremde zu fühlen, und als ich dies Innstetten aussprach, sagte er mir, wir würden überhaupt gute Freunde sein.« »Sagte er so, der gute Herr Landrat?« »Ja, der Herr Landrat und Sie, meine gnädigste Frau, da sind, das bitte ich sagen zu dürfen, zwei liebe Menschen zueinander gekommen. Denn wie Ihr Herr Gemahl ist, das weiß ich, und wie Sie sind, meine gnädigste Frau, das sehe ich. Wenn Sie nur nicht mit so freundlichen Augen sehen, ich bin so sehr jung und Jugend. Ach, meine gnädigste Frau, sagen Sie nichts gegen die Jugend. Die Jugend, auch in ihren Fehlern, ist sie noch schön und liebenswürdig. Und das Alter, auch in seinen Tugenden, taugt es nicht viel. Persönlich kann ich in dieser Frage freilich nicht mitsprechen, vom Alter wohl, aber von der Jugend nicht, denn ich bin eigentlich nie jung gewesen. Personen meines Schlages sind nie jung. Ich darf wohl sagen, das ist das Traurigste von der Sache. Man hat keinen rechten Mut, man hat kein Vertrauen zu sich selbst, man wagt kaum, eine Dame zum Tanz aufzufordern, weil man ihr eine Verlegenheit ersparen will. Und so gehen die Jahre hin, und man wird alt, und das Leben war arm und leer. Effi gab ihm die Hand. »Ach, Sie dürfen sowas nicht sagen. Wir Frauen sind gar nicht so schlecht.« »Oh nein, gewiss nicht. Und wenn ich mir so zurückrufe,« fuhr Effi fort, »was ich alles erlebt habe, viel ist es nicht, denn ich bin wenig herausgekommen und habe fast immer auf dem Lande gelebt. Aber wenn ich es mir zurückrufe, so finde ich doch, dass wir immer das lieben, was liebenswert ist. Und dann sehe ich doch auch gleich, dass sie anders sind als andere. Und dafür haben Frauen ein scharfes Auge. Und vielleicht ist es auch der Name, der in ihrem Falle mitwirkt. Das war immer eine Lieblingsbehauptung unseres alten Pastors Niemeyer. Der Name, so liebte er zu sagen, besonders der Taufname, habe etwas geheimnisvoll Bestimmendes. Und Alonso Gieshübler, so meine ich, schließt eine ganz neue Welt vor einem auf. Ja, fast möchte ich sagen dürfen, Alonso ist ein romantischer Name, ein prezioser Name.« Gieshübler lächelte mit einem ganz ungemeinen Behagen und fand den Mut, seinen für seine Verhältnisse viel zu hohen Zylinder, den er bis dahin in der Hand gedreht hatte, beiseite zu stellen. »Ja, meine gnädigste Frau, da treffen Sie's.« »Oh, ich verstehe. Ich habe von den Konsuln gehört, deren Kessin so viele haben soll. Und in dem Hause des spanischen Konsuls hat Ihr Herr Vater mutmaßlich die Tochter eines seemännischen Capitanos kennengelernt, wie ich annehme. Irgendeine schöne Andalusierin. Andalusierinnen sind immer schön. Ganz wie Sie vermuten, meine Gnädigste. Und meine Mutter war wirklich eine schöne Frau. So schlecht es mir persönlich zusteht, die Beweisführung zu übernehmen. Aber als Ihr Herr Gemahl vor 3 Jahren hierher kam, lebte sie noch und hatte noch ganz die Feueraugen. Er wird es mir bestätigen. Ich persönlich bin mehr ins Gieshüblersche geschlagen, Leute von wenig Exterieur, aber sonst leidlich imstande. Wir sitzen hier schon in der 4. Generation, volle 100 Jahre, und wenn es einen Apothekeradel gäbe, so würden Sie ihn beanspruchen dürfen. Und ich meinerseits nehme ihn für bewiesen an und sogar für bewiesen ohne jede Einschränkung. Uns aus den alten Familien wird das am leichtesten, weil wir, so wenigstens bin ich von meinem Vater und auch von meiner Mutter her erzogen, jede gute Gesinnung, sie komme, woher sie wolle, mit Freudigkeit gelten lassen. Ich bin eine geborene Briest und stamme von dem Briest ab, der am Vortage vor der Fehrbelliner Schlacht den Überfall von Rathenow ausführte, wovon Sie vielleicht einmal gehört haben. Oh, gewiss, meine Gnädigste, das ist ja meine Spezialität. Eine Briest also, und mein Vater, da reichen keine 100 Male, dass er zu mir gesagt hat, Effi, so heiße ich nämlich, Effi, hier sitzt es, bloß hier. Und als Froben das Pferd tauschte, da war er von Adel, und als Luther sagte, hier stehe ich, da war er erst recht von Adel. Und ich denke, Herr Gieshübler, Innstetten hatte ganz recht, als er mir versicherte, wir würden gute Freundschaft halten. Gieshübler hätte nun am liebsten gleich eine Liebeserklärung gemacht und gebeten, dass er als Cid oder sonst irgendein Campeador für sie kämpfen und sterben könnte. Da dies alles aber nicht ging und sein Herz es nicht mehr aushalten konnte, so stand er auf, suchte nach seinem Hut, den er auch glücklicherweise gleich fand, und zog sich nach wiederholtem Handkuss rasch zurück, ohne weiter ein Wort gesagt zu haben. Ende des 8. Kapitels.